Er erhielt den tödlichen Hieb in den Hals. Dann schlugen sie ihm wie befohlen Kopf und die Hände ab. Als die abgeschnittenen Teile nach Rom gebracht wurden, ließ Antonius Kopf und Hände auf der Rednertribüne aufstecken. Ein scheußlicher Anblick für die Römer. So wurde Cicero, einer der größten Politiker in der Geschichte Roms, gemeuchelt und geschmäht, wie Plutarch berichtet. Damit war die Republik, für die Cicero so erbittert gekämpft hatte, 43 vor Christus endgültig in die Gewalt der neuen Diktaturen gelangt. 20 Jahre vorher hatte man Cicero, nachdem er die Staatsstreichpläne des Catilina aufgedeckt hatte, den Titel Vater des Vaterlandes verliehen. Es war eine der erstaunlichsten Karrieren Roms, so die Archäologin Susanne Muth von der Humboldt-Universität Berlin. Cicero ist für uns bekannt als der berühmteste und ganz offensichtlich begnadeste Redner in der römischen Kultur. Man muss sich auch eins klar machen, Cicero kam ja nicht aus einer der aristokratischen Familien. Cicero war Homo Novus, ein sozialer Aufsteiger, kam aus einer Ritterfamilie und das geschliffene Wort war sein ganzes Kapital, mit dem er nun Karriere gemacht hat. Und Rhetorik war in der Politik unerlässlich. In Rom galt es immer zunächst mal, gewählt zu werden für das nächste Amt. Es galt sowohl bei den Ansprachen vor dem Volk, aber auch im Senat, Anhänger zu gewinnen. Man kann sagen, dass die Rede zu einer ganz zentralen Waffe in der späten Republik wurde. Aber als das politische System mit der Expansion des Reiches unter Druck geriet, zählte immer mehr auch das Schwert. Die vom aristokratischen Senat geführte Republik zeigte sich den sozialen Umwälzungen immer weniger gewachsen. Im ersten Jahrhundert vor Christus entwickelte sich ein Dauerbürgerkrieg, in dem Politiker wie Julius Caesar auftraten, die sich mit militärischen Eroberungen Macht verschafften. 60 vor Christus schlossen Caesar, Pompeius und Crassus ein Bündnis, mit dem sie den Staat dominierten, und nach blutigem Bürgerkrieg wurde Caesar de facto Alleinherrscher. Cicero reagierte auf den autoritären Wandel mit einer Mischung aus dosierter Kritik und Anpassung. Das brachte ihm Verachtung ein. Bis heute schwankt das Bild Ciceros zwischen Helden der Republik und haltungslosem Opportunisten. Aber für Politiker ohne militärische Macht wie ihn wurde der Spielraum immer enger. Als Caesar 44 vor Christus ermordet wurde, war Cicero zwar nicht eingeweiht, aber er rechtfertigte die Tat als Tyrannenmord und wurde zum Mann der Stunde. Cicero ist derjenige Politiker, der das größte Ansehen, die größte Autorität genießt nach der Ermordung Caesars. Aber es ist doch erstaunlich, wie er sehr zögerlich eingreift. Ich denke, dass in diesem ganzen politischen Chaos nach der Ermordung Caesars Cicero vielleicht stärker hätte eingreifen können, wenn er einen klaren Plan gehabt hätte und versucht hätte, Politik zu machen. Cicero war kein Machtpolitiker. Erst als die Caesar-Erben Mark Anton und Octavian um die Macht konkurrierten, erwachte sein Kampfgeist und er unterstützte Octavian in dem Irrglauben, der Caesar-Neffe werde die Republik bewahren. Aber dann verbündeten sich die Kontrahenten und ließen tausende Gegner beseitigen. Am 7. Dezember 43 vor Christus wurde Cicero von Antonius' Soldaten ermordet. Ciceros Nachruhm beruht auf seinem schriftstellerischen Werk. Als Politiker ist seine Bilanz ambivalent. Er glaubte, die Strippen ziehen zu können, doch gegen die neuen Usurpatoren funktionierten seine alten republikanischen Strategien nicht mehr und er trug mit feurigen Reden zur Eskalation bei. Aber in den gefährlichsten Stunden stellte er sich den Republikfeinden mutig entgegen. Sein rhetorisches Genie wurde in der folgenden Kaiserzeit, in der Schmeichelreden statt Debatten gefordert waren, nicht mehr gebraucht.